Nach den fränkischen Reichsteilungen ging die römische Kaiserwürde auf das Ostfränkische Reich über, das als Heiliges Römisches Reich deutscher Nation bis 1806 bestand. Es wurde durch die von Napoleon erzwungene Neuordnung des Reichsgebietes mitsamt der Abtretung der linksrheinischen Gebiete und der Gründung des Rheinbundes zerschlagen und fand sein formales Ende mit der Niederlegung der Reichskrone durch Kaiser Franz II. Die Krönung Napoleons zum erblichen Kaiser der Franzosen war ein bewusstes Anknüpfen an die Kaiserkrönung Karls des Großen 1000 Jahre zuvor. Napoleons Versuch, die politische Herrschaft in Europa zu erlangen, misslang, genau wie die Versuche Hitlers und Stalins anderthalb Jahrhunderte später. Der Versuch zu einem europäischen Weltreich hat sich nach dem Untergang des Römischen Reiches als nicht mehr wiederholbar erwiesen. Europa ging stattdessen den Weg staatlicher und kultureller Vielfalt. Dabei wurden die Unterschiede zwischen den Völkern und Staaten stets ausbalanciert und überwölbt durch einen intensiven kulturellen Austausch und die Bindungskraft zunächst des Christentums und dann der großen ideengeschichtlichen Bewegungen von der Renaissance über die Reformation zur Aufklärung, zur wissenschaftlich-technischen Revolution, zu Marktwirtschaft und Demokratie, aber leider auch zu Faschismus und Kommunismus. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Neuseeland, zu großen Teilen auch Südamerika, sind demografische und kulturelle Ableger Europas. Der Rest der modernen Welt wurde durch die von Europa und den USA ausgehende Industrialisierung und die wissenschaftlich-technische Revolution sowie durch Kolonialzeit und Imperialismus entscheidend geprägt. Von der Technik bis zur Mode und der Architektur hat heute alles, was äußerliches Zeichen der Moderne ist, seinen Ursprung in Europa und Nordamerika. Die von Europa ausgehende wissenschaftlich-technische Revolution ermöglichte die demografische Explosion in der Welt. Sie führt aber auch zum Geburtenrückgang in den entwickelten Ländern. In vielen europäischen Staaten hat der Geburtenrückgang trotz Einwanderung einen Schrumpfungs- und Alterungsprozess eingeleitet. Rein demografisch sinkt damit das Gewicht Europas in der Welt. Noch im Jahre 1900 lebten rund 25% der Weltbevölkerung in Europa. Gegenwärtig sind es knapp 11%. Und im Jahre 2100 werden es noch knapp 7% sein. Der demografische Gewinner ist Afrika. 1900 lebten dort 8% aller Menschen. Gegenwärtig sind es 15%. Und im Jahre 2100 werden es 35% sein. Um 1900 war die Dominanz Europas in der Welt aber noch viel größer, als es im Bevölkerungsanteil zum Ausdruck kommt. Das ganze Afrika und weite Teile Asiens waren Kolonien europäischer Staaten. Industrialisierung war außerhalb Europas und Nordamerikas praktisch unbekannt oder im Frühstadium. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges drängten sich von 6 damaligen Weltmächten 5 auf dem europäischen Kontinent. Großbritannien, Frankreich und die 3 Kaiserreiche Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland. Die darin angelegte Spannung kam 1914 zur Entladung. Sie endete nach 1945 mit der Entmachtung und Teilung Europas und dem neuen Gegensatz zwischen den beiden Weltmächten USA und Sowjetunion. Diese bipolare Welt endete 1989 mit dem Fall der Mauer. Der Zerfall des Ostblocks und die Auflösung der Sowjetunion folgten. Die Europäische Union hat sich durch die Aufnahme osteuropäischer Staaten bis an die Grenzen Russlands geschoben. Gleichzeitig zeichnet sich durch den Aufstieg Chinas und Indiens und die schnelle Industrialisierung Ostasiens eine neue Weltordnung ab. Darin werden selbst die USA ihre aus dem 20. Jahrhundert gewohnte Rolle kaum noch wahrnehmen können. Und der künftige Einfluss Europas wird relativ stark sinken, unabhängig davon, wie es künftig staatsrechtlich verfasst ist. Das für die Europäer Verbindende lässt sich, wie oben geschehen, aus der gemeinsamen Geschichte ableiten. Es gibt aber kein wesenhaftes Substrat europäischer Identität, das jenseits von Religion, Demokratie, Marktwirtschaft den Kitt für eine historisch zwingende staatliche Einheit Europas bilden könnte. Ulrich Greiner formuliert es so: Man soll den Euro retten oder aufgeben. Es ändert nichts daran, dass Europa nie eine Einheit gewesen ist und nie eine sein wird. Es ist der Kontinent Michelangelos und Berlusconis, Kants und Robespierres, Mozarts und des Marquis de Sade. Eine europäische Idee, die jetzt dazu herhalten soll, den herrschenden Ökonomismus zu maskieren, die gibt es nicht. Und ich brauche sie nicht.